Sechs Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich und führte sie allein auf einen hohen Berg. Dort verwandelte er sich vor ihnen, sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden strahlend weiß wie das Licht. Dann erschienen ihnen Moses und Elias, die mit Jesus sprachen. Petrus sagte zu Jesus: Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du möchtest, baue ich hier drei Zelte, eines für dich, eines für Moses und eines für Elias. Während er noch sprach, kam eine helle Wolke und bedeckte sie. Aus der Wolke sprach eine Stimme: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich große Freude habe, hört auf ihn. Als die Jünger das hörten, fielen sie vor Angst auf ihr Gesicht und hatten große Furcht. Jesus kam zu ihnen, berührte sie und sagte: Steht auf und habt keine Angst. Als sie ihre Augen öffneten, sahen sie nur noch Jesus allein. Als sie den Berg hinuntergingen, befahl Jesus ihnen, niemandem von dem zu erzählen, was sie gesehen hatten, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei. Die Jünger fragten ihn: Warum sagen die Schriftgelehrten, dass Elias zuerst kommen muss? Jesus antwortete: Elias kommt tatsächlich und wird alles wieder in Ordnung bringen. Aber ich sage euch, Elias ist schon gekommen, doch sie haben ihn nicht erkannt, sondern haben mit ihm gemacht, was sie wollten. Genauso wird auch der Menschensohn von ihnen leiden müssen. Da verstanden die Jünger, dass er von Johannes dem Täufer zu ihnen gesprochen hatte. Als sie zur Menschenmenge kamen, trat ein Mann an Jesus heran und kniete vor ihm nieder. Er sagte: Herr, hab Erbarmen mit meinem Sohn. Er leidet an einer Krankheit, die ihn schwer quält, denn er fällt oft ins Feuer oder ins Wasser. Ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht, aber sie konnten ihn nicht heilen. Jesus antwortete: Ihr ungläubiges und verdorbenes Volk. Wie lange muss ich noch bei euch sein? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Jesus befahl dem Dämon, den Jungen zu verlassen, und der Dämon fuhr aus ihm heraus. Von diesem Moment an war der Junge geheilt. Danach fragten die Jünger Jesus allein: Warum konnten wir den Dämon nicht austreiben? Er antwortete ihnen: Wegen eures geringen Glaubens. Denn ich sage euch wirklich, wenn ihr Glauben habt, so klein wie ein Senfkorn, dann könnt ihr zu diesem Berg sagen: Geh von hier dorthin, und er wird gehen. Nichts wird euch unmöglich sein. Diese Art von Dämon kann nur durch Gebet und Fasten ausgetrieben werden. Als sie sich später in Galiläa aufhielten, sagte Jesus zu ihnen: Der Menschensohn wird bald in die Hände von Menschen ausgeliefert werden. Sie werden ihn töten, aber am dritten Tag wird er wieder auferweckt werden. Die Jünger waren darüber sehr traurig. Als sie nach Kapernaum kamen, fragten die Steuereinnehmer Petrus: Zahlt euer Meister die Tempelsteuer nicht? Petrus antwortete: Doch. Als er ins Haus ging, fragte Jesus ihn zuerst: Simon, was denkst du? Von wem nehmen die Könige der Erde Zölle oder Steuern? Von ihren eigenen Leuten oder von Fremden? 26. Petrus antwortete: Von Fremden. Da sagte Jesus zu ihm: Dann sind die eigenen Leute also frei von dieser Steuer. 27. Damit wir sie aber nicht verärgern, geh zum See, wirf die Angelschnur aus und nimm den ersten Fisch, den du fängst. Wenn du sein Maul öffnest, wirst du eine Münze finden. Nimm diese Münze und gib sie ihnen für mich und für dich.